Warum wird vorhandene Technik nicht eingesetzt? Behördenkontakt in Deutschland ist doch deshalb so schmerzhaft, weil der Kontrast zum sonstigen Leben so groß ist. Mit wenigen Klicks ist das Konto bei einer niederländischen Bank eröffnet, während wir selbst für die Hundesteuer aufs Amt müssen. Mit KollegInnen am anderen Ende der Erde kommunizieren wir in Echtzeit, während wir froh sein können, einen Behördenmenschen nach Wochen mal persönlich zu sprechen. Supportleute vom Online-Kaufhaus rufen binnen Sekunden zurück und helfen, während in der Verwaltung über Wochen niemand ans Telefon geht. Während wir in großen Teams gemeinsam an komplexen Vertragswerken arbeiten, schaffen es Behörden nicht einmal, untereinander Geburts- oder Meldedaten auszutauschen. Wir verschicken vertraulichste Dokumente verschlüsselt um die Erde, aber die neue Mülltonne anmelden? Bitte kommen Sie vorbei, aber nicht freitags, da haben wir zu und sonst bitte nur von 10 bis 12 Uhr. Alle Dienstleistungen mit ein paar Tabs in einer modernen App. Das ist der Maßstab, an dem wir auch den Staat messen müssen. Man zieht in irgendeine Gemeinde, gibt seine Daten einmal per Rechner oder Smartphone ein und bekommt dann automatisch ein ganzes Paket an Diensten für BürgerInnen. Auto ummelden, Kinder in der Schule anmelden, Hundesteuer bezahlen, Bibliotheksausweis beantragen und die Modalitäten der Sperrmüllentsorgung klären. Die Verwaltung wäre auf einmal eine Freundin, bei der wir uns bedanken. Eine App, mit der Menschen ihre Amtsgeschäfte effizient und reibungslos erledigen können, ist technisch machbar. Das zeigen Länder wie Estland, Finnland und Dänemark. Warum funktioniert das in Deutschland bisher nicht? Weil sich der Bund zu lange nicht darum gekümmert hat und föderaler und kommunaler Wildwuchs entstanden ist. Vieles läuft noch komplett analog. Da ist an einer App nicht zu denken. Und wo die Verwaltung schon irgendwie digital arbeitet, scheitern potenzielle Vorteile digitaler Prozesse an mangelnden Standards. In deutschen Amtsstuben laufen zehntausende Programme und Anwendungen, oft aus der Frühzeit der Digitalisierung, die nicht miteinander kommunizieren können. Die komplexen Aufgaben und die untaugliche Technik haben viele resignieren lassen. SachbearbeiterInnen erledigen stoisch unnötige Arbeit. BürgerInnen erscheint es normal, einen Tag freizunehmen, um Behördengeschäfte zu erledigen. Der Hotfix der Bundesregierung. Das Online-Zugangsgesetz. Nach jahrelangem Nichtstun hat die damalige Große Koalition das Problem 2017 in Angriff genommen und das Gesetz zur Verbesserung des Online-Zugangs zu Verwaltungsleistungen beschlossen, kurz Online-Zugangsgesetz OZG. Demnächst soll es eine neue Fassung geben, Arbeitstitel OZG 2.0. Das Gesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre Leistungen über Verwaltungsportale zentral zur Verfügung zu stellen und diese zu Portalverbünden zu verknüpfen. Das ist gut gemeint, hat auch einiges in Bewegung gesetzt, leidet aber unter grundlegenden Mängeln, die verhindern, dass es die Digitalisierung der Verwaltung substanziell voranbringt. So sind die Ziele des OZG allzu bescheiden. Das Bundesinnenministerium, im Bund für die Digitalisierung der Verwaltung zuständig, versteht unter Digitalisierung behördlicher Dienstleistungen nicht das, was durchschnittlich internetaffine Menschen sich darunter vorstellen. BürgerInnen würden vermutlich mindestens eine funktionierende Website erwarten, auf der sich alle wichtigen Amtsgeschäfte von zu Hause aus erledigen lassen. Das Bundesinnenministerium hingegen erklärt behördliche Dienstleistungen bereits für online, sobald auf einer Behördenwebsite ein Antragsformular als PDF abgerufen werden kann. Dass das Formular dann meist ausgedruckt und per Post verschickt werden muss, nach der Definition des BMI ist auch das online, wenn auch nicht auf höchster Stufe. Auch bei der Umsetzung hakt es an allen Ecken und Enden. Das Online-Zugangsgesetz setzt hier auf zwei Programme. Das Digitalisierungsprogramm föderal betrifft Behördendienstleistungen der Länder und Kommunen. Das Digitalisierungsprogramm Bund zielt auf Verwaltungsleistungen auf Bundesebene. Insgesamt bieten die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen etwas mehr als 7600 einzelne Leistungen an. Von der Anmeldung der Hundesteuer bis zur Zertifizierung für Luftfahrtpersonal.